Zum Tag des leuchtenden Sterns, dem größten Nationalfesttag, findet Mitte Februar zu C106 2017 in der Kim Il-sung'e Kim Jong-il Ausstellung in Pyongyang, Hauptstadt der TVJK, das 21. Kim Jong-il Festival statt. Daran nehmen teil die Militärorgane, Ministerien, zentralen Institutionen, die koreanischen Organisationen im Ausland, einschließlich des Generalverbandes der Japan-Koreaner, die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten, Jugendlichen, Studenten und Schüler sowie die Ausländer. Während des Festivals finden auch in den Bezirken die Kim Jong-il-Ausstellungen und die Besichtigung der Gewächshäuser für Kim Il-sung und Kim Jong-il statt.